WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ein bisschen mit verkrächzter Stimme. Ich bitte das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht wie immer am Freitag. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht gleich los mit Andrea. Und Andrea ist 54 Jahre alt. Guten Morgen, Andrea. Ja, guten Morgen, Domian. Andrea, um was geht's bei dir? Ja, wir haben am Montag auf Dienstag einen ganz schrecklichen, oder unsere Kinder einen ganz schrecklichen Autounfall gehabt. Mhm. Von meinem Lebensgefährten. Wir sind zwar nicht verheiratet, aber das sind auch meine Kinder. Und meine Schwiegertochter ist bis zur Unendlichkeit verbrannt. Ach du lieber Gott. Und ich denke mal, wir müssen morgen nach Köln in diese Verbrennungsklinik. Ja. Und da liegt der Sohn noch. Was ist denn genau passiert? Ja, die sind irgendwie unterwegs gewesen von Koblenz nach Neuwied auf der Brücke und da ist ein junger Mann mit 22 mit überhöhter Geschwindigkeit hinten in den Corsa reingerauscht und der hat sich dann ein paar Mal gedreht und ist sofort in Flammen aufgegangen. Mhm. Da ist noch eine junge Frau gewesen, ich glaube, die war 19 oder 20, die hat unseren Sohn noch rausgezogen. Ach so, mit zwei Männern. Dein Sohn, deine Familie, die saßen in dem Corsa? Ja. Ah ja. Und dann hat die den noch rausgezogen und aber zwei Männer, die auch noch helfen wollten, die sind dann weggelaufen, weil wohl Flüssigkeit ausgelaufen ist. Mhm. Und dann ist noch ein junger Mann gekommen, der hat auf der anderen Gegenseite, ist über die Autobahn gelaufen, haben ihn noch aus der Gefahrenzone rausgezogen und dann ist das Auto dreimal explodiert und die Tochter ist leider bis zur Unendlichkeit verbrannt. Wie alt ist die Tochter? 30. 30. Und er ist 33, aber es sieht nicht gut aus. Und dein Lebensgefährte? Mein Lebensgefährte ist 55. Ist aber selber sehr herzkrank und zieht sich immer mehr zurück. Und ich bin so hilflos und weiß nicht, was ich machen soll. Ich hatte jetzt das so verstanden, dass der Lebensgefährte auch in einem Auto saß. Nein. Nein, der nicht. Nein, ah, ja. Nein. Okay. Mhm. Nein, das ist aber sein Sohn. Und dann hat man uns gesagt, ich weiß es, weil heute noch Komamittel im Blut waren von dem Sohn und wir sollten eigentlich heute kommen. Ja, und dann, jetzt wollen sie uns morgen informieren. Mhm. Und dann geht es halt darum, weil er ein Hirnschädeltrauma hat, ob wir die Maschinen abstellen müssen oder nicht. Mhm. Und die unterlassen leider eine 9-jährige und eine 13-jährige Tochter. Mein Gott, was für ein Unglück. Ja. Was für ein Unglück. Und du sagst, die Tochter ist bis zur Unkenntlichkeit fast verbrannt. Die Schwiegertochter ist total verbrannt. Die hatten erst immer in den Medien von einem Beifahrer gesprochen, aber es war eine Beifahrerin und das war seine Frau. Mhm. Ja. Jetzt fahrt ihr morgen nach Köln, sagst du, in die Klinik. Ja. Mhm. Was wird dann da entschieden werden müssen morgen? Ja, ich denke mal, ob die Maschinen abgestellt werden sollen, weil die Ärzte sagen immer, die sprechen immer von einem Hirntod. Mhm. Ich habe noch Hoffnung und meine Schwägerin auch. Aber es sieht ganz böse aus. Ne? Die haben eben eine halbe Schädeldecke abtrennen müssen, die ist eingefroren, weil das Hirn noch so stark nachgewachsen ist und man kann Kleinhirn von Großhirn nicht mehr unterscheiden. Ja. Aber ich bete immer noch jeden Abend zum lieben Gott, dass er das doch noch schafft. Aber das, was man jetzt bisher aus der Klinik gehört hat, das ist sehr, sehr niederschmetternd. Sehr niederschmetternd, ja. So, dass man fast gar keine Hoffnung mehr hat. Genau, aber ich habe noch Hoffnung und meine Schwägerin auch, aber mein Lebensgefährte sagt nein. Mhm. Und das wäre für ihn dann das zweite Mal. Mhm. Gibt es eine Patientenverfügung? Nein, leider nicht. Nichts. Hm. aus der Kenntnis der jetzt verletzten Person heraus, was glaubst du denn, was er selbst wünschen würde? Ja, so viel ich weiß, damals hat er wohl gesagt, dass er einen Organspendeausweis hat. Und ja, aber ich denke immer nur an die Kinder, ne? Mhm. Denn die Kinder brauchen wenigstens nur einen Elternteil, weil das war so eine liebevolle Familie, die sind so liebevoll miteinander umgegangen und das ist so ein Einschnitt jetzt auch für uns, dass ich da selber auch gar nicht klar mitkomme. Ja, ich glaube, das kann man auch gar nicht, noch nicht begreifen und verarbeiten. Ja. Einmal diesen furchtbaren Unfall und dann jetzt in der Situation, in der ihr steht, eine doch gravierende Entscheidung zu treffen, unter Umständen morgen schon. Trefft ihr diese Entscheidung dann gemeinsam? Wie ist das? Nein, ich habe nur zu meinem Lebensgefährten gesagt, also ich lasse ihn auf jeden Fall nicht alleine fahren, weil er war schon einmal alleine da, aber das ist auch noch eine andere familiäre Sache, weil meine Tochter lag in der Frühgeburt und wir mussten uns teilen den Tag, wo er dann nach Köln fuhr und ich musste auch ins Krankenhaus zu meiner Tochter. Und das sind zwei Schicksale, wo wir noch nicht wissen, wie was überhaupt passiert. Ne? Ja. Lass uns über die Schwiegertochter noch bitte reden. Was genau weißt du über ihren Zustand? Ja, dass sie zu Unendlichkeit verbrannt ist. Was heißt das genau? Ja, dass man nicht mehr sehen konnte, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und ich weiß, dass sie ganz lange schwarze Haare hatte und ich bin gelernte Friseurin und ich weiß, Haare brennen nicht. Ich habe nur gedacht, das Mädchen hat eine Badekappe auf. Und weiß ich nicht, also es muss ganz schlimm sein. Ganz schlimm. Wir hoffen nur immer, dass sie nicht das noch bei vollem Bewusstsein mitbekommen hat. Das wünschen wir uns beide, ne? Das ist ja eigentlich anzunehmen, dass sie das nicht mehr mitbekommen hat, sondern dass sie da schon bewusstlos war, oder? Ja, das hoffen wir. Das hoffen wir, ja. So ist es also ein schwerer, schwerer Tag morgen. Ja, oder übermorgen. Ist es überhaupt nicht, oder übermorgen, ist es überhaupt eine schwere Zeit. Ja. Aber ich plädiere nur an wirklich mal einen Autofahrer, egal ob sie jung oder alt sind, fahrt doch ein bisschen aufmerksamer und vorschriftsmäßiger. Tja, das sind schöne Worte, die aber leider immer verhallen. Ja. Und die Leute werden erst wach, wenn etwas so Dramatisches passiert ist. Was ist eigentlich mit dem Fahrer des Autos? Der Unfall ist 22 Jahre, der ist leicht verletzt. Er ist leicht verletzt. Leicht verletzt und der hat dann wohl, so wie der eine Zeuge sagte, der hat sich immer vor den Kopf geschlagen und hat gesagt, dass er das nicht wollte. Aber... Das heißt, der stand daneben und hat das sogar gesehen, was er da angerichtet hat. Der war nicht bewusstlos, oder? Nein, der war nicht bewusstlos. Der war voll bei Verstand. Ja. Bei Verstand, ja. Andrea, dann wünsche ich euch für diese sehr schwere Zeit jetzt, die ist nun wirklich dramatisch schwer, viel Kraft und alles Gute. Da danke ich dir, Domian. Und dass du deinem Lebensgefährten beistehen kannst. Das werde ich auf jeden Fall. Und wenn alle Hoffnung wirklich verschwunden sein sollte, dann ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, was man immer so salopp sagt, die Maschine auszustellen. Ja. Wenn wirklich alle Hoffnungen zunichte ja, sind. Ja, wenn deswegen. Wirklich alle Hoffnungen. Von Herzen viel Kraft und alles Gute, Andrea. Ich danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht weiter mit dem Frank. Und Frank ist 48. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen. Hallo, Frank. Hallo, Domian. Was geht's bei dir? Ich möchte erst mal zu der Vorgängerin sagen, also dass ich dir auch viel Kraft wünsche, weil ich habe selber vor 4 Wochen meinen Bruder verloren und kann mich dazu ein bisschen hineinversetzen, wie es mir jetzt auch durch auch durch einen Unfall? Nein, der hat Herzinfarkt gehabt und es ist Gott sei Dank alles ganz schnell gelaufen. Mhm. Also da war nichts, kein großes Leid da. Ja. Vielen Dank, dass du der Andrea noch die Wünsche ausgesprochen hast. Du hast wegen eines anderen Themas aber angerufen. Genau. Ja. Ich habe das Problem, dass ich unter extremen Schweißausbrüchen leide. Die habe ich jetzt schon seit ich Kind bin, aber da war es noch nicht ganz so extrem. Seit etwa 2003 ist es extrem. Was heißt das genau? Ja, ich habe also unter Achsel ist normal so gewesen. Das ist auch schon als Kind so gewesen. Dann fing es an, dass es mir der Schweiß über den Rücken lief, dass ich dann im Gesicht Schweißperlen hatte. Und jetzt ist es im Prinzip soweit, also seit 2009 habe ich dann schon das Problem, dass es im Genitalbereich ist. Mhm. Und das ist dann soweit schon fortgeschritten, dass ich war mal beim Arzt, der sagte, das wäre eine Pilzinfektion, hat mir da eine Salbe aufgeschrieben. Die habe ich dann dementsprechend auch immer benutzt. Ja. Nur diese Pilzinfektion, also diese Haut, ich sag mal Hautverfärbung, die ging nicht zurück. Dann hat man mir gesagt, ja, dann musst du deine Unterwäsche dementsprechend höher waschen. Hm. Zwischenfrage, die hatten jetzt aber angenommen, dass im Genitalbereich das eine Pilzinfektion ist, nicht an den anderen Stellen am Körper. Nein, nein, bei den anderen Stellen, also unter den Achseln oder auf dem Rücken oder im Gesicht so, habe ich keine Hautverfärbung. Hm. Das ist nur im Genitalbereich, wie gesagt, da hatte ich erst so kleine Hautverfärbung und daher sind die dann davon ausgegangen, dass es eine Pilzinfektion ist. Aber es war keine Pilzinfektion. Ich weiß es nicht. Bis heute nicht. Bis heute nicht. Wann passieren denn diese Schweißausbrüche? Die sind ständig. Also die sind ständig da. Das heißt also, das hängt nicht zusammen mit Stress, mit Angst etwas. Also ich kann zu Hause auf dem Sofa sitzen und ich schwitze dann im Prinzip innerhalb von einer Stunde ist meine Wäsche durch. Das heißt, wie viel Mal am Tag ziehst du dich um? Also bestimmt 6-7 Mal und dementsprechend dusche ich auch. Boah, also wenn es möglich ist. Ja. Was machst du beruflich? Wenn ich arbeite, geht es nicht. Ja. Beruflich bin ich Maschinenführer. Maschinenführer? Aber du kannst doch dann während der Arbeit dich auch nicht ständig umziehen. Nein, nein, also da ist es im Prinzip, bevor ich zur Arbeit gehe, dusche ich. Wenn ich fertig bin mit der Arbeit, dann dusche ich. Ja, aber dann denke ich, wenn du fertig bist mit der Arbeit, dass du komplett nass bist, wie du es gerade beschrieben hast. Ich bin klitschnass. Klitschnass. Man kann T-Shirt oder auch die Hose, die ich dann anhabe, die kann man ausfringen. Das ist ja eine unglaubliche Lebensbeeinträchtigung und Lästigkeit für das Leben. Ja, also es ist dementsprechend ja auch, ich sag mal, für Beziehungen ist das auch nicht so. Ja, zum angenehm, Beispiel, weil, natürlich. Bist du in der Beziehung im Moment? Nein, weil ich habe zwar hier und da mal so One-Night-Stands, aber auf eine Beziehung will ich mich nicht einlassen, weil ich mich ja dann dementsprechend zu meinem, ich sag mal, Problem äußern müsste. Ja, klar, du musst es erklären und du wirst dich wahrscheinlich ständig schämen, wenn du klitschnass dann vor deiner Freundin stehst. Wie ist denn das nachts im Bett? Ja, nachts im Bett, also gut, ich kann 3 Stunden bis maximal 5 Stunden schlafen, dann wache ich sowieso auf und dann bin ich klitsche nass. Das heißt, nicht mal in der Nacht kommt dein Körper zur Ruhe? Nein, also das Bett ist im Prinzip auch komplett nass, also ich kann dann im Prinzip den Schlafanzug wechseln, ich kann das Bettzeug wechseln. Ja, alles, dann läuft doch bei dir pausenlos die Waschmaschine. Ja. Mhm. Also im Genitalbereich, da waren wir gar nicht stehen geblieben, hat man am Anfang eine Pilzinfektion noch vermutet, das hat sich bis heute nicht als wahr erwiesen oder man weiß es nicht genau? Ich weiß es nicht genau, nur ich habe jetzt, wie gesagt, in den letzten 3-4 Jahren habe ich dann nur bemerkt, dass die Hautverfärbungen größer werden. Mhm. Im Genitalbereich? Ja, und ich kann die auch mit diesen, also ich habe ja verschiedene Salben mal aufgeschrieben bekommen, die rezeptlos sind und die habe ich jetzt immer mir wieder so geholt und die bringen jetzt überhaupt nichts mehr. Wie ist das denn mit der Geruchsbildung? Riecht man das auch sehr stark? Ja. Das kommt auch noch hinzu. Das kommt hinzu. Was machst du? Du gehst deinem Beruf nach, wie du es gerade erzählt hast. Die Arbeitskollegen kennen dich wahrscheinlich gar nicht anders als nass geschwitzt. Ja, genau. Nehmen die das so hin und an? Ja, also die haben dementsprechend nicht das große Problem, weil die wissen und die sehen ja, dass ich dementsprechend mich hygienisch verhalte, nicht? Hast du denen das erzählt, dass das eine Krankheit ist? Ich habe Ihnen jetzt nicht gesagt, dass es eine Krankheit ist, aber ich hab den von vornherein gesagt, als ich angefangen habe, hier Jungs, ich schwitze sehr viel, ich schwitze extrem. Mhm. Das kommt einfach so. Da dürft ihr euch nichts bei denken. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie im Stress bin oder. Verstehe. Was machst du denn in deiner Freizeit? Wie verbringst du die? Meine Freizeit. Ja, ich muss ehrlich sagen, in den letzten Jahren fange ich an, mich immer mehr einzuigeln. Ich bleibe nur noch zu Hause, ich traue mich nicht mehr raus, weil... Ich könnte mir vorstellen, dass jeder Kinobesuch, jeder Restaurantbesuch, alles ist problematisch, weil du dich dann vor den Leuten schämst, wenn du nass da sitzt. Ja, also wenn ich von zu Hause losgehe, ich brauche ja nur, was weiß ich, 5 oder 10 Minuten gehen, dann bin ich im Prinzip komplett durchgeschwitzt. Wie ist denn das so, wenn es sehr, wir haben ja einen kalten Winter hinter uns und hatten gerade jetzt sehr heiße Tage. Mhm. Normalerweise würde man jetzt denken, bei den sehr heißen Tagen ist es dann noch viel schlimmer bei dir. Ist das so? Das ist so. Ist so. Also im Winter schwitze ich zwar... Da würde ich sagen, so wie jemand, der normal im Sommer schwitzt. Im Sommer, da läuft das Wasser einfach nur noch so weg. Also ja. da kann ich im Prinzip ohne Handtuch oder so, um mir den Schweiß aus dem Gesicht zu wischen, damit ich meine Tätigkeiten ausüben kann, gar nichts machen. Meine Intuition sagt, aber das kann auch völlig falsch sein, weil ich nur wirklich und unterstreiche es nochmal ganz klar, kein medizinischer Fachmann bin, aber dass das eine psychosomatische Geschichte ist. Warst du schon mal in Behandlung eines guten Psychosomatikers? Nee. Nee. Also. Da muss ich sagen, damit kann ich auch nichts anfangen. Also das ist ein Arzt, der genau herauskriegt, wie seelische und körperliche Dinge zusammenhängen und der vielleicht auch erkennt, dass eine körperliche sichtbare Geschichte, so wie dein Schweiß, eine seelische Ursache hat. Da gibt es hervorragende Kliniken in Deutschland, die sich genau mit solchen Dingen beschäftigen. Du musst doch eigentlich dann auch Unmengen trinken, damit du deinen Wasserhaushalt auf dem Level hältst. Wie viel trinkst du am Tag? Also so eine Kiste Wasser trinke ich. Eine Kiste Wasser? Eine ganze Kiste Wasser am Tag? Ja, und dann, wie gesagt, morgens eben einen Kaffee dazu. Und hier und da mal vielleicht nochmal eine Tasse Kaffee, beziehungsweise im Winter mal Tee oder so. Ja. Du warst bisher bei dem Hautarzt und bei... Nein, ich war nur beim Hausarzt. Beim Hautarzt war ich nicht. Achso, der Hausarzt hat ja auch diese Salbe gegen die Pilze aufgeschrieben. Der hat mir das aufgeschrieben, genau. Und dann bin ich diesbezüglich nicht mehr hingegangen. Also ich finde, du musst in gute ärztliche Hände. Wenn du das jetzt so lange schon hast, das ist ja unglaublich, seit 2003 so schlimm, wie du es gerade geschildert hast, wundert es mich, Frank, dass du von dir aus noch nicht irgendwie mehrere Ärzte aufgesucht hast. Nee, ich bin kein Ärztefreund. Gut, das kann ich ja verstehen, aber du hast doch einen Leidensdruck. Und da will man doch irgendwie für Hilfe kriegen. Vielleicht gibt es ja eine Lösung und ein Ja gut, ich sag mal so, ich habe noch ein anderes medizinisches Problem, leider so extrem schweren Kopfschmerzen. Und da habe ich diese ganze Prozedur schon mal durchgemacht. Bin von Arzt zu Arzt gelaufen und das möchte ich jetzt nicht wieder durchmachen. Und hat man da die Ursache gefunden von den Kopfschmerzen? Nein. Nein. Und ich habe mich dann dementsprechend irgendwann darauf arrangiert und jetzt kann ich mich darauf einstellen. Also es gibt dementsprechend schwere Tage, aber ich kann dann meine Arbeit verrichten. Vielleicht gibt es ja sogar da einen Zusammenhang. Man weiß es nicht. Alle Fragen sind ja erstmal erlaubt. Ja, gut, das mag möglich sein. Also Frank, ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin, mit der Magdalena sprichst, die dir mal entsprechend gute psychosomatische Kliniken raussuchen soll, die Adressen. Und da kannst du dir mal überlegen, sie kann dich da gleich auch noch ein bisschen weiter beraten, ob du das vielleicht doch angehen solltest. Ich würde es dir dringend empfehlen. Wenn man das so lange hat, ist das ja so eingebrannt in deinem Leben und auch in dem Ritual deines Körpers. Wahrscheinlich wird es von alleine nicht verschwinden. Nein, also... Und du isolierst dich komplett durch diese Erkrankung, du gehst Partnerschaften aus dem Weg, du vereinsamst ja durch diese Erkrankung. Das ist ja, das darf doch nicht sein. Ja, ich ziehe mich auch von meinen Geschwistern schon dementsprechend zurück, ja. Weil ich immer diese Angst habe, auch wenn ich geduscht habe, ja, dass klar. Ich dementsprechend rieche. Ja, bitte, ja. Klar, das hemmt total. Und das ist mir unangenehm und... Klar. Gut, Frank, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst zurückrufen von Magdalena. Alles weitere im Hintergrund. Gut, alles klar. Alles Gute, Dankeschön. Frank, und viel Glück danke. Und viel Erfolg. Tschüss. Ja, danke, ciao. Tschüss. So, und weiter geht es mit Burak. Burak ist 27. Guten Morgen, Burak. Ja, hi, Domian. Hallo. Um was geht's bei dir, Burak? Bei mir geht es um den Gezi-Park. Ach, um die Türkei. Ja. Ja. Und wir haben hier ja auch schon in der Sendung drüber gesprochen. Genau. Da hatte ich mit einem Anrufer gesprochen, der auch vor Ort war und die Gewaltaktionen der Polizei, der türkischen Polizei mitbekommen hatte und ganz empört darüber war. Ja, genau. Ich habe da eine bisschen andere Meinung zu. Also ich finde das ein bisschen harsch, wie die westlichen Medien mit Erdogan und der AKP umgehen und irgendwie total vergessen, was er für die Türkei gemacht hat. Also für den demokratischen Prozess, für die Wirtschaft, fürs Bildungssystem, fürs Gesundheitswesen. Mhm. Also du bist ein Erdogan-Freund. Ja, also ich finde es auf jeden Fall seine Politik gut und gerecht. Vor allem auch jetzt, dass dieser Kurdenkonflikt endlich beigelegt wird und dass er der erste Politiker ist, der wirklich mit der PKK verhandelt hat. Die anderen waren ja sich alle zu stolz, um mit den über den Frieden zu handeln. Ich glaube, diese Dinge erkennen seine Gegner auch an. Aber mittlerweile scheint ja das Maß überspannt zu sein und er mischt sich ja so massiv in das Leben der Menschen ein, dass die Türken, vor allen Dingen auch die jungen Türken, einfach sagen, mit uns nicht. Der schreibt uns nicht vor, wie viele Kinder wir kriegen sollen. Der schreibt uns nicht vor, dass wir Bier statt Bier Buttermilch trinken sollen. Der schreibt uns nicht vor, dass wir auf der Straße uns nicht mehr küssen dürfen. Und so weiter. Verstehst du das? Ja, also ich kann gewisse Meinungen nachvollziehen. Aber wenn man jetzt mal realpolitisch guckt, was dürfen die vor der AKP, was die heute nicht mehr dürfen. Also aber die Sorge der Leute ist ja, dass das Land immer konservativer wird und immer mehr islamisiert wird. Aber es war ja vorher so, dass eine gewisse, also die breite Schicht, die religiös konservativ war, von den Kemalisten mehr oder weniger unterdrückt wurde und dass deren Partizipation im Staat verhindert worden ist, dass Frauen mit Kopftüchern nicht studieren durften, dass Leute, die religiöse Schulen besucht haben, Abschluss abgewertet wurde, damit sie okay. nicht sozial aussteigen können. Also wenn man das alles in Betracht zieht. Ja, aber dann schlägt er vielleicht auf die andere Seite jetzt zu stark aus. Also was mich zum Beispiel beeindruckt, ich habe neulich gelesen, dass in keinem anderen Staat der Welt, laut Amnesty International, so viele Journalisten inhaftiert sind. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Ja, da muss man aber auch bedenken, dass die Türkei einen kemalistischen Überbau hatte, was man im Vergleich zu hier nicht hat. Also man kann die Türkei nicht mit europäischen Staaten vergleichen. Und ja, ich glaube, man kann schon vergleichen, wenn zum Beispiel Ärzte inhaftiert werden, und so war es, oder so ist es, weil sie Demonstranten behandelt haben. Das kann man schon vergleichen und das ist nicht in Ordnung. Also so einzelne Sachen, jetzt einzelne Verhaftungen oder Einzelfälle von Polizeigewalt, wo wirklich das Maß überschritten worden ist, da bin ich auch voll dafür, dass das untersucht wird und dass die Leute dafür bestraft werden. Und die AKP hat das ja auch angeordnet, dass sie das alles untersuchen wird. Also, aber die Leute haben doch Angst. Es ist doch eher ein Gewaltregime mittlerweile geworden. Die Leute, wenn man die vielen Interviews sieht im Fernsehen, wo Leute auf der Straße einfach interviewt werden in Istanbul, die haben Angst, sich zu äußern. Das ist doch ein schlimmer Zustand. Ja. Das ist auch wieder so ein Bild, was von den Medien so dargestellt wird. Es gibt ja auch viele Leute, die das halt nicht so sehen, auch in der Opposition. Also wenn man jetzt sich auch mal anguckt, wer jetzt dort protestiert und Gewalt anwendet. Da waren zum Beispiel auch Mitglieder einer Terrororganisation, die einen Anschlag auf die US-Botschaft gemacht haben. Gut. Und ja. Ja, und man muss das natürlich differenzieren. Da sind auch Leute, die wirklich besorgt sind um die Zukunft, die besorgt sind, dass die eigenen Freiheiten gefährdet sind. Aber wenn es jetzt faktisch kein Gesetz gibt, was deren Freiheit einschränkt, außer vielleicht die Rhetorik von Erdogan, die man aber kritisieren kann, natürlich. Hm. Aber faktisch wird ja niemand irgendwas verboten. Naja gut, er will ja jetzt verbieten, dass die Leute sich nicht auf der Straße mehr küssen dürfen. Ja, das ist wieder so eine Sache. Keiner sagt irgendwie was, wenn sich Leute küssen. Und das war jetzt wieder nur ein Fall, was so gepusht worden ist. Und so viel ich weiß, ging das schon übers Küssen hinaus. Also das war schon Richtung Petting. Und nein. Ich meine, Entschuldigung, nein, so weit ging's nicht. Aber wenn man das Ganze so sieht, ganz abgesehen mal von der Behandlung von Homosexuellen in der Türkei, damit wollen wir gar nicht jetzt anfangen. Das ist ja Horror. Aber nix aber. Das erste homosexuelle Hotel wurde zum Beispiel unter der AKP eröffnet. Das erste homosexuelle Filmfestival wurde unter der AKP abgehalten. Also du wirst sagen, dass Erdogan nichts gegen homosexuelle Beziehungen hat? Natürlich sind viele aus dem islamisch-konservativen Kreis gegen Homosexualität eher verschlossen, weil das so mehr oder weniger ein Tabuthema ist. Eher verschlossen ist noch sehr, sehr freundlich ausgedrückt. Ja, also vielleicht sogar radikal finden halt nicht so gut in der Öffentlichkeit und so. Natürlich, jeder kann denken, wie er will, aber ich finde, dieser Prozess der Akzeptanz und es geht halt mit der Überzeugung des Volkes. Also wenn irgendwie Mehrheit des Volkes gegen etwas ist, dann ist das auch schwer politisch durchzusetzen. Man muss erst die Menschen davon überzeugen. Ja, man sollte aber auch nicht dem Volk nach dem Mund reden. Aber im Moment redet er nur wirklich dem Volk nicht nach dem Mund, sondern er peitscht das Volk auf. Übrigens, ich habe vorgestern mit einer jungen Türkin hier in Köln gesprochen, die hier in Köln lebt, aber Christin ist und aus Istanbul kommt. Und die erzählte mir, dass seit Erdogan an der Regierung ist, die Situation der Minderheit der Christen in Istanbul extrem sich verschärft und verschlechtert hat. Und sie Angst hat, die Familie überhaupt sich nur als Christen zu äußern oder zu zeigen in Istanbul. Was nicht an den Menschen liegt, sondern an der Ideologie des Regimes. Aber das kann ich jetzt auch nicht ganz verstehen, weil ja auch unter der AKP diese alle verschiedenen Ethnien, religiösen Minderheiten, den Minderheitenstatus bekommen haben und viele christliche Institutionen, Reichtümer, die verstaatlicht worden sind unter den Kemalisten, wurden ja wieder den Minderheiten zurückgegeben. Also ich merke, du bist ein Anhänger. Aber vielleicht so als allgemeiner Satz, Burak, die Leute, die demonstrieren, was hältst du von denen? Also solange sie nicht gewalttätig sind, kein öffentliches Gut zerstören, können die das ja. Und es ist ja auch nicht verboten zu demonstrieren. Und nee, aber den Staat provoziert es schon, wenn sie nur da stehen und schweigen. Ja, aber der Staat unternimmt ja nichts dagegen. Und am Anfang schon. Adams, der stellvertretende Ministerpräsident, hat ja auch erklärt, dass er diese Form des Protests unterstützt. Ja, weil das ja auch ein Zeichen dafür ist, dass die Türkei demokratisch ist. Ja, der ist ja auch ein bisschen anders drauf und ich glaube liberaler drauf als Erdogan. Okay, aber wir müssen ja nicht einer Meinung sein. Du bist da eher in der Richtung und der Anrufer damals war eher auf der Seite derjenigen, die protestieren. Vielleicht noch ein Schlussstatement von dir, Burak. Soll die Türkei in die EU? Also mittlerweile denke ich mir, wenn die uns nicht wollen, dann können wir uns auch anders orientieren, weil in der EU gibt es viele Konservative, die die Türkei nicht akzeptieren, eben weil es ein muslimisch geprägtes Land ist. Und ich finde es auch irgendwann albern, sich da irgendwie in der EU einzuschleimen und alles zu machen, aber irgendwie... Okay. Du sprichst von uns. Ich gehe fast davon aus, dass du in Deutschland geboren bist, vom Alter her, oder? Ja. Ja. Wie empfindest du dich? Als also ich bin ja formal noch türkischer Staatsbürger. Mhm. Von daher, also ich bin auf jeden Fall türkisch und auch deutsch. Also ja. Ich fühle mich beiden Nationalitäten. Also da war, schlagen auch zwei Herzen in deiner Brust. Ja, genau. Burak, ja, danke für die differenzierte und ausführliche Schilderung deines Standpunktes. Ja, gerne. Das finde ich auch wiederum auch sehr richtig, das so auch mal darzustellen, weil in der Tat wir sehr viel hören und sehen von der anderen Seite in den Medien. Insofern danke ich dir, dass du angerufen hast. Ja, bitteschön. Alles Gute, tschüss. Danke, ciao. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.30 Uhr. Das passt ja perfekt. Jetzt machen wir eine kleine Domian-Postecke. Und es hat mir geschrieben Rosa. Rosa hat geschrieben, lieber Domian, dein Gespräch gestern mit der Dame, die wegen des Todes von Dirk Bach angefangen hat abzunehmen, hat mich ungemein berührt. Das war ganz groß. Ich saß gebannt und mit Tränen in den Augen vor dem Fernseher. So etwas gibt es in keiner anderen TV- oder Radiosendung in Deutschland. Danke an dich, danke an dein Team und vielleicht sollten deine Chefs mal darüber nachdenken, dir im Fernsehen einen noch besseren Sendeplatz zur Verfügung zu stellen. Eine gute Anregung von der Rosa. Dann geht's weiter mit Karin. Karin schreibt, sehr geehrter Herr Domian, hiermit verabschiede ich mich von Ihrer Sendung. Der Grund, Ihre Themennacht mit der Überschrift Schmutz. Ich habe sie erst vorige Woche nachträglich gehört. Dort wurde so viel Ekelhaftes und Unanständiges erzählt, dass mir speiübel wurde. Warum muten Sie uns, den Zuhörern, so etwas zu? Ich bin empört und werde ab sofort Ihr Programm nicht mehr einschalten. Dann schreibt uns Joshua, hi Domian, ich bin 21 Jahre alt und habe deine Show erst vor ein paar Monaten entdeckt. Seitdem höre ich fast jede Folge. Ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst oder irgendwie religiös bist, was aber auch egal ist. Ich finde jedenfalls, dass du den Zuhörern und besonders auch den jüngeren Leuten so eine Art moralischen Leitfaden fürs Leben lieferst. Das ist wirklich toll, denn ich habe immer nach so etwas gesucht. Mit Kirche und Gott im üblichen Sinne kannst du mich nämlich jagen. Mache übrigens viel Werbung im Freundeskreis für eure Sendung. Das ist ja nett, Joshua, vielen Dank. So, und dann haben wir geschrieben, Alina und Thorsten, hi Domian, ich und meine Verlobte, das ist dann wahrscheinlich Alina, gucken deine Sendung regelmäßig. Großes Lob für dein Format. Allerdings fragen wir uns, wie du es nun schon seit 18 Jahren schaffst, bei allem, was du hörst, die Fassung zu bewahren. Vom Hackfleischmann bis zum Gummibaum. Wie machst du das? Wendest du Tricks an? Meditierst du vor der Sendung? Gibt es Situationen, in denen du kämpfen musst und zu kämpfen hattest? Also liebe Alina und lieber Thorsten, ich wende keine Tricks an und ich meditiere auch nicht vor der Sendung. Und natürlich gab es Situationen oder schon sehr viele Situationen, wo ich gekämpft habe. Es gab Situationen, wo aufgrund einer Emotionalität ich unfreundlich zu einem Anrufer war. Es gab Situationen, wo ich aufgrund des sehr traurigen Gespräches eigentlich gar nicht weiter fragen konnte und mir, das habt ihr gar nicht so gesehen, mir auch die Tränen in den Augen standen, das gab es auch alles. Ja, und ansonsten habe ich und haben wir hier natürlich schon sehr viel gehört und entsprechend können wir dann auch manchmal mit den Dingen umgehen. So, und dann schreiben die beiden noch liebe Grüße aus dem Sauerland, Alina und Thorsten. Vielen Dank für eure Post, Alina und Thorsten. Ende der Postecke. Und jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich auf Jörg. Jörg ist 62. Guten Morgen, Jörg. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Jörg. Ja, es ist ziemlich riskant, bei dir anzurufen, aber ich erhoffe mir davon eigentlich viel. Um was geht's denn? Es geht darum, dass ich seit 8 Jahren einen Freund habe, der bedeutend jünger ist wie ich. Wie alt? Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Und, ja. Wie alt ist er denn? Bitte? Ja. 29. Oh, das ist natürlich ein großer Unterschied. Ein ganz großer Unterschied, ja. Aber das fällt eigentlich in der Öffentlichkeit nicht so aus. Also wir werden überall angenommen und so. Mhm. Und es funktioniert eigentlich wirklich bis vor kurzem sehr, sehr gut. Mhm. Das kann man sich vielleicht nicht so richtig vorstellen, aber es ist ganz einfach so. Aber jetzt habe ich ein Problem. Und zwar hat er seit einiger Zeit man kann sagen, eine Freundin. Also zumindest hat er mit ihr Sex. Mhm. Also ist der junge Mann bisexuell? Nee, also ich glaube, das auf keinen Fall. Ich denke mir eher, weil er immer im Mittelpunkt stehen möchte und so. Mhm. Die Freundin ist auch sehr hübsch, wie er. Er ist auch sehr hübsch. Mhm. Und dass er das deswegen macht. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Wie genau lange läuft das schon jetzt? Nur so ungefähr 7 Wochen genau. Ach, 7 Wochen erst? Ja. Und wie hast du das rausbekommen? Er erzählt immer von ihr. Mhm. Also der sagt mir immer, also wir sagen uns eigentlich immer die Wahrheit. Und er erzählt mir auch von ihr. Nur eben nicht, dass sie Sex haben, aber das weiß ich hundertprozentig. Woher weißt du das? Das kann ich jetzt, das würde jetzt zu lange dauern, wenn ich das erkläre, aber es ist wirklich hundertprozentig, dass... Hast du ihm nachgeschnüffelt irgendwie? Nein, das würde ich nie machen. Dann werde ich aber neugierig. Nur ein Stichwort, wenn er es dir nicht ja, gesagt hat. Ja, ich finde zum Beispiel Kondome in der Wohnung. Ja. Und ich wusste genau, dass sie vorher da waren. Mhm. Gebrauchte Kondome? Also die Hülle, mhm. Die Verpackung. Gut, das könnte natürlich darauf hindeuten, muss nur aber unbedingt... Ja, nee, und der hatte nie die ganzen 8 Jahre vorher hatte der mit Kondom überhaupt nichts zu tun. Mhm. Vielleicht war ja auch ein anderer Mann zu Besuch da, kann ja auch sein. War keiner. Nein. Aber es war dieses Mädchen war da zu Besuch. Ja, ja. Mhm. Warum fragst du ihn denn dann nicht ganz klar, hast du mit ihr geschlafen? Ja, das ich habe Angst, dass dadurch die Beziehung zerbricht. Wenn ich ihn danach frage jetzt. Du hast ja auch noch nicht ganz klar gefragt, was er für sie empfindet. Nein. Er hat gesagt, es macht ihm Spaß, mit ihr zu gehen und von allen Leuten angeguckt zu werden, weil sie ein hübsches Paar sind, wenn sie so in der Öffentlichkeit sind. Ja. Die gehen zwar ganz wenig nur raus, aber wie gesagt, ich bin das überhaupt nie gewohnt von ihm, weil das ging jetzt 8 Jahre wirklich sehr, sehr gut. Also du glaubst, dass in den 8 Jahren ist er dir treu gewesen? Hundertprozentig. Von der Zeit vorher, hat er da mit Frauen auch was gehabt? Nein, hatte nichts damit zu tun. Nie, gar nicht. Nie. Nur gibt es ja Menschen, es gibt viele Menschen, die je älter, irgendwann im Alter merken, dass sie schwul sind, aber es gibt auch eine Minderheit von Schwulen, in der Tat gibt es das, die, wenn sie älter werden, auch merken, dass sie irgendwie Spaß an Frauen haben. Gibt's auch. Hm. Ja, also, wie verhalte ich mich jetzt? Es ist ja alles noch sehr spekulativ. Wie hat sich denn in den letzten 7 Wochen eure Beziehung verändert? Ja, ist eine gar nicht. Er erzählt, aber ich, meine Beziehung ist, mein Verhalten hat sich geändert. Sein Verhalten zu dir nicht? Nein. Nein, er ist genauso nett und freundlich. Ja, und immer wenn wir uns sehen. Und ich habe mich jetzt, wo ich das dann nach 4 Wochen, habe ich mich zurückgezogen und habe gesagt, ich muss mal sehen, ob ich ohne ihn auskomme. Und da hat ja Freunde von mir angerufen, hat gefragt, wo ist denn der Jörg? Und der meldet sich gar nicht. Und da hat er sich Gedanken drüber gemacht. Also der war... Du hast dich zurückgezogen, um rauszukriegen, dass du ohne ihn auskommst? Und ob er, wie er reagiert, wenn ich mich nicht melde. Ihr wohnt nicht zusammen? Nein. Ach so. Mhm. Aber ist ein bisschen theatralisch, finde ich. Ja, sehr. Ja, du bist theatralisch. Ja? Ja, weil es ist ja eigentlich noch gar nichts. Wir wissen ja, de facto wissen wir nichts. Wir haben deine Kondomschachtel gefunden und der geht mit einer hübschen Frau aus. Viele Schwule haben sehr, sehr attraktive Frauen als Freundinnen, das weißt du. Ja, das weiß ich. Das weißt du, so. Also mein Gott, Jörg, du bist ein Kerl von 62. Du bist ein erfahrener Mann. Ja, auf jeden Fall. So, und du bist 8 Jahre mit deinem Freund, den du liebst. Davon gehe ich mal groß aus, dass ihr eine stabile Beziehung habt und dass du den jungen Mann liebst. Ja. So, da muss man doch klare Worte finden und sagen, pass mal auf, ich mache mir Sorgen. Was läuft da? Hast du mit dir Sex? Bist du verliebt? Das muss man doch aussprechen können. Kann man, meinst du? Ja, das muss man sogar. Ja. Gut, ich wollte, weil ich sehe deine Sendung immer und dann habe ich... wollte ich deinen Rat haben und das werde ich jetzt befolgen. Weißt du, ich glaube ja, aufgrund dessen, was du mir gerade erzählt hast, dass du dir gar nicht groß Sorgen machen musst, denn sein Verhalten dir gegenüber hat sich nicht verändert, seitdem überhaupt er das, nicht. Ja, wenn der jetzt richtig verliebt in das Mädchen wäre der auch ein bisschen anders zu dir. Hm. Das glaube ich. Ja. Muss nicht sein, aber ich glaube nicht. Nee, der ist ganz genau so. Und wie gesagt, und wenn ich, wenn, muss ich einen Treffpunkt ausmachen, also der hat immer und ständig Zeit. Also der hat noch nicht ein einziges Mal abgesagt oder so. Wie ist denn euer Sexleben nach 8 Jahren? Ja. Bitte? Wie ist euer Sexleben nach den 8 Jahren? Sehr gut. Auch sehr gut. Sehr gut, nur seit ich das eben weiß, bist du vielleicht nicht Schwierigkeiten. Also eher überhaupt. Ja, also reden. Ja. Das musst du machen. Also ich finde, das ist man sich und einer solchen großen Liebesbeziehung, wie du sie ja schilderst, auch schuldig, dass man das dann ausspricht. Ja. Ist das für dich, wo du dich auf der Szene ja auch sehr gut auskennst, sehr krass, der Altersunterschied? Ach ja, weißt du. Also ist es natürlich der Altersunterschied ist krass. Ja. Aber entscheidend ist, ob das funktioniert miteinander. Ja. Und entscheidend ist, ob man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Und wenn man das kann, auch aufgrund trotz des Erfahrungsunterschiedes, finde ich das in Ordnung. Dann ist das halt auch eine Form einer Liebe. Dann finde ich das völlig in Ordnung. Ja, das beruhigt mich. Ja, wir haben auch damit eigentlich in der Öffentlichkeit also fast überhaupt keine Probleme. Wobei wahrscheinlich viele Leute euch dann sehen als Vater und Sohn, oder? Ja, das kommt auch vor, ja. Ich finde immer entscheidend, dass da nicht so ein großes Gefälle in der Rolle ist, dass der Ältere dann der Erfahrene ist und der Dominante und der Wegweisende und der Jüngere irgendwie so ein bisschen hinten ansteht. Wenn das der Fall ist, das ist nicht der Fall. Nein, also ihr könnt euch schon klar in die Augen nehmen. Ja, und ich bin ja auch nur auf meine Leute, die hier arbeiten, die sind auch alles junge Leute und da kann ich mich sehr gut drauf einstellen. Ja. Nein, also Vaterrolle möchte ich nicht spielen. Ja, nee. Hätte ich keine Bedenken. 30 Jahre, na gut, ist halt eine lange Zeit, aber ja. So what? Gut. So, Jörg, du sprichst jetzt deinen netten jungen Freund an, was da los ist. Mache ich. Gut, viel Glück wünsche ich euch. Ja, und vielen Dank für das Gespräch. Gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. Und wir machen weiter mit Jeanette. Jeanette ist 20. Guten Morgen, Jeanette. Guten Morgen, Domian. Ich habe auch ein Problem mit der Liebe. Ach, mit der Liebe, sag bloß. Ja, und zwar geht es um einen Arbeitskollegen, der mit mir arbeitet. Ja. In den bin ich total verliebt. Er macht mir auch Komplimente. Ja. Und ja, also er versucht auch immer, ich bin ja Krankenschwester vom Beruf. Ah. Und er ist Pfleger. Ja. In meinen Dienst zu sein und versucht auch immer in meiner Nähe zu sein. Du bist verliebt und er macht dir Komplimente. Ja. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er in dich auch ein bisschen verknallt ist. Ja. Aber es ist noch nichts passiert. Nein, noch nicht. Wie lange geht das jetzt schon so? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Mhm. Und jetzt habe ich halt in der Zeit, also im Internet gelesen, auf seiner Facebook-Seite, ich sage jetzt mal Beispiel, Hans Mustermann verheiratet mit Sabine Mustermann. Mhm. Aber er hat sie auch nie dabei, also bei Feiern, wir gehen ja oft mit der Pflegermannschaft fort und da hat jeder seine Freunde oder Freundin dabei, aber er nie. Mhm. Und er spricht auch nicht drüber. Und die anderen Kollegen wissen auch nichts? Also die eine habe ich mal gefragt und die hat gesagt, also ich glaube gehört zu haben, er hat letztes Jahr geheiratet. So. Aber sicher war es sich jetzt auch nicht. Hat er denn einen Ehering um? Manchmal auch nicht. Mhm. Jetzt kann das natürlich sein, dass man das in so einem Profil da irgendwie so reinschreibt, um irgendwas zu bewirken, kann aber auch sein, dass es stimmt. Ja, das irritiert mich, weil das ist ja, weil auf einer Seite macht er mir Komplimente und versucht schon, wenn näher mit mir Kontakt zu haben, auf einer Seite ist es halt mit verheiratet. Es könnte ja so ein Filou sein, dass er eine Frau hat und feste Bindung hat, aber Spaß am Flirten hat. Und das nur so eine Flirtebene ist und vielleicht gar nicht weiter ernster von ihm gemeint ist. Mhm. Aber du bist groß verliebt. Ja, also er hat auch gefragt, ob das nicht stören würde, weil er 22 Jahre älter ist. Ach so, da haben wir auch einen Altersunterschied, 22 Jahre. Ja, und da habe ich gesagt, nee, das stört nicht. Mein letzter Freund war ja auch um einige Jahre älter wie ich. Ich finde, Jeanette, also du bist schon richtig verknallt, ne? Wie? Ja. Ja, so. Ich würde an deiner Stelle mal einen Schritt weiter gehen. versuche mal, mach doch mal einen Vorschlag, ob man mal zusammen ins Kino geht oder was essen geht. Ja, wenn ich nicht drauf. Ja, das kann man ja mal irgendwie so, kannst ja mal überlegen, wenn die Stimmung gut ist, das vorzuschlagen. Und dann wirst du ja schon merken, ob er das macht, ob er sich darauf einlässt oder ob er da schon abblockt und das kapiert, was du willst. Und dann kannst du dich entsprechend ja schon, wenn er dann abblockt, dann weißt du ja schon eher, woran du bist. Mhm. Wenn er sich darauf einlässt, gut, dann kannst du ja, wenn er dann gemeinsam in Ruhe am Tisch sitzt, essen, dann kannst du auch fragen, bist du eigentlich verheiratet? Das kann man fragen, wenn man gemütlich zusammen was isst und so über Gott und die Welt redet, dann kann man das fragen, finde ich. Also ihr habt halt von allen möglichen Themen, bloß nicht von Frau oder Familie oder so. Er erzählt halt viel von seiner Mama und von seinem Papa. Gut, aber das ist alles so im Rahmen der Arbeit, ne? In Pausen und so. Ja, oder auch wenn wir mal zusammen essen gehen, also mit der Mannschaft jetzt. Der Mannschaft, okay, das ist nicht so. Mach mal einen Vorschlag, dass ihr beiden mal was zusammen macht, alleine. Und dann wagst du dich mal so einen Schritt weiter vor. Und dann muss man weiter gucken, okay? Naja, das werde ich mal versuchen. Ja, das mach mal. Ich glaube, vielleicht ist es sogar ganz, ganz heilsam, wenn er dann wirklich abblockt, dann weißt du, woran du bist und musst dich wieder entlieben. Wenn das noch geht. Ja, nicht, dass es unsere Freundschaft zerstört, weil wir haben ja auch ein gutes Verhältnis miteinander. Ja, das musst du dann für dich sehen, ob du das für dich arrangieren kannst. Ja? Mhm. Liebe Jeanette. Okay, gut, danke. Viel Glück wünsche ich dir. Jo, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, nächste Woche ist die letzte Woche vor unserer Sommerpause und die Sommerpause geht dann bis Ende August. Aber nächste Woche nochmal eine ganz normale Woche, so auch mit einem festen Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema nächste Woche heißt Schockmomente. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Dramatisches erlebt oder erfahren haben. Also vielleicht wart ihr mal Opfer eines Verbrechens oder ihr hattet einen schweren Unfall oder man hat euch eine schlimme Nachricht mitgeteilt. Ihr habt die Nachricht erfahren. Vielleicht habt ihr auch euren Partner beim Fremdgehen erwischt. Sowas kann ja auch ein absoluter Schockmoment sein. Also was hat euch so geschockt in eurem Leben, dass ihr das nie werdet vergessen können? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail an domian@wdr.de oder ruft nächste Woche Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Also das Thema nächste Woche Mittwoch, Schockmomente. Heute, wie immer, die freie Themennacht am Freitag und ich bin verbunden mit Judith. Und Judith ist 82. Hallo Judith. Hallo Domian. Hallo Judith. Mir schlägt Herz zum Hals raus. Bitte? Mir schlägt Herz zum Hals. Ah. Zu aufgeregt. Ach Judith, das kriegen wir schon geschaukelt jetzt. Ja. Ja. Um was geht's denn? Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist eigentlich noch Familie. Familie. Unser Thema in dieser Woche war das, ja. In dieser Woche, ja. Ja, ja. Familie. Ja. Ich verstehe auch so vieles in meiner, bei mir nicht, was die Familie betrifft. Und ich wollte mal hören, was du darüber denkst. Was ist denn das Schwierigste oder Gravierendste? Das Gravierendste ist jetzt, ich meine, ich bin jetzt inzwischen, ich habe zwei Kinder gehabt und war verheiratet und bin aber dann 1985 ausgezogen, weil ich mich mit meinem Mann überhaupt nicht verstand. Also da wurde ich nur gedrückt. Und im Beruf, da war alles okay, nicht? Also das war so ein großer Widerstand. Er wollte allerdings auch nicht, dass ich arbeite. Naja, und was hast du denn vom Beruf gemacht früher? Ich habe als Schneiderin gelernt auf Druck meiner Eltern und habe dann in der Ehe den Beruf als Versicherungsberaterin und so weiter. Verstehe. Okay. Ausgeübt, habe ein Büro aufgebaut, ohne davon Ahnung zu haben und habe das dann das alles gelernt und das auch geleitet und Mitarbeiter dann auch noch angelernt. Ich habe bis zu 73,5 Jahren gearbeitet. Ah ja, ja. So, jetzt zur Familie. Familie ist jetzt so, ich war verheiratet und ich hatte erst ein Kind von einem Bekannten, als ich verlobt war. Aber das Kind war nicht von dem Verlobten, sondern das war von einer Kurbekanntschaft. Und dann, das habe ich dann auch ehrlich gesagt. Und dann hat mein Verlobter sich damals zurückgezogen. Ich habe keine Auswege genommen, nicht? Also mir wurde angeboten, du brauchst es ja nicht sagen. Aber dann hätte ich selbst nicht gewusst, von wem das Kind ist. Und das ging auch gegen die Ehrlichkeit bei mir, nicht? Also ob ich da selbst mit fertig würde. Auf jeden Fall, er hat sich von mir getrennt und dann mal oberflächlich haben wir uns dann mal getroffen. Und nach 2,5 Jahren haben wir allerdings dann doch geheiratet. Mhm. Und das ist dann gewesen, als wir aus meinem Heimatort weggegangen, er versetzt wurde und hat mich dann kurz darauf nachgeholt und mit dem Jungen und... Aber von dem Mann hast du dich, wie du gerade gesagt hast, dann getrennt? Später? Nein, er hatte sich von mir getrennt. Oder so, ja, jetzt bin ich 85 ausgezogen, ja. Im Jahr 1985? 1985. Zwei Kinder sind da? Ja, zwei Kinder sind da. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu den Kindern? Ja, das ist das Problem. Das Ganze ist in die Luft gesprengt. Also wir sind in alle möglichen Richtungen verschoben. Also stehst du quasi jetzt alleine da? Ich stehe alleine, ja. Der Mann ist weg, schon lange. Und der hat sich dann, das ging gegen seine Ehre, dass er verlassen wurde und der hat dann sich auch nicht mehr bemüht und ich habe auch keinen Wert mehr drauf gelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist dann auch so, hat sich so herausgestellt mit den Kindern, dass die, ich habe das nicht vermutet, dass sie sich zurückziehen würden. Ja. Die Kinder sind jetzt natürlich hocherwachsene Menschen mittlerweile. Ja, ganz genau. Die wahrscheinlich auch selbst schon wieder Kinder haben. Genau. Ja. Und warum haben nun beide Kinder zu dir keinen Kontakt? Wir sprechen nicht mit mir darüber. Genau, mein ehemaliger Mann, der hat auch nie gesprochen. Ich habe vieles, was wenn das anlag, habe ich ihn gebeten, komm, lass uns darüber sprechen, bitte. Ich kriegte nie eine Antwort. Ich bin dann allein zu einer Eheberatung gegangen und dann wurde mir nach einiger Zeit gesagt, nach 4, 5 Gesprächen, jetzt müsst ihr Mann mal mitkommen. Ich habe ihn gebeten. Nein, sagt er. Ich gehe da nicht hin. Lassen wir mal den Mann jetzt zur Seite. Trauriger ist es ja mit den Kindern. Ist dir mit den Kindern irgendwann auch da mal was vorgefallen, weswegen man böse ist? Ich wüsste es nicht, nein. Also. Aber das kann doch gar nicht sein, dass die mit ihrer Mutter keinen Kontakt haben, obwohl nichts vorgefallen ist. Rufen die gar nicht an? Weihnachten, Geburtstag, gar nicht? Ganz wenig rufen die an. Geburtstag, ja. Manchmal aber auch erst um 12, wenn er dann zu Ende geht, nachts oder 24 Uhr. Und wie weit entfernt wohnen die von dir? Sehr weit. Meine Tochter, die wohnt in Berlin. Und wie viele Kilometer ist das von dir entfernt? Oh. Ich möchte jetzt keine Stadt nennen. Nicht? Also ja, nur die Kilometer. Ja, also es ist sehr weit. Also du wohnst in Deutschland aber? Sie wohnt in Deutschland. Und du wohnst auch in Deutschland? In Deutschland. Gut, dann ist alles nicht sehr weit, dann kann man das alles überbrücken. Es ließe sich ohne weiteres überbrücken. Natürlich. Aber die haben sich zurückgezogen, nachdem ich gegangen bin. Meine Tochter sagte, Mami, komm, lass, ich gehe mit. Ich komme mit dir, nicht? Ich komme auch mit dir, weil sie auch nicht zurechtkam mit meinem Ehemann. Der war ihr zu streng. Und ja. Tja, sie wollte sogar mit mir zusammen in die Wohnung ziehen und da musste ich dann eine Bescheinigung haben fürs Wohnungsamt, die mein Mann unterschrieb und auch meine Tochter unterschrieb. Meine Tochter hatte unterschrieben und mein Mann hat mir die nicht mehr unterschrieben, obgleich er vorher ein paar Mal gesagt hat, ja, dann geh doch, wenn es dir nicht passt. Kann das sein, dass die Kinder dir das übel genommen haben, dass du dich von deinem Mann getrennt hast? Nein, das glaube ich nicht. Im Nachhinein ja, denn sie haben jetzt ein besseres Verhältnis zu ihm als vorher. Ah ja. Weil ich stehe absolut vor einem Rätsel. Wenn nichts vorgefallen ist, es muss etwas vorgefallen sein. Also da ist es vorgefallen, mein Mann hat mich auch hintergangen mit finanziell mit Geldern, die er gespart hat. Das ist ein Vermögen gewesen. Ja gut, aber deshalb brechen ja die Kinder zu dir nicht den Kontakt ab, weil der Mann dich hintergangen hat. Es muss irgendwas zwischen dir und deinen Kindern passiert sein. Irgendwann. Ja, ich frage mich, ich habe auch die Kinder schon gefragt. Ich sage immer, warum, was ist? Nein. Du hast alles richtig gemacht, Mami. Aber wir können dir keinen Vorwurf machen. Aber sie besuchen dich nicht und sie rufen dich einmal im Jahr vielleicht an. Ja, oder sagen wir mal 4, 5 Mal im Jahr. Ja, aber das ist ja sehr traurig. Ja. Das ist ja würde ich auch sagen, da ich alles für meine Kinder getan habe. Ich muss mal überlegen, also irgendwie, irgendwas muss da sein. Wir wollen mal ein bisschen in Ruhe noch mal suchen. Deshalb bitte ich dich, Judith, jetzt aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, um das irgendwie noch vielleicht doch rauszukriegen. Das heißt, meine Psychologin ruft dich an, die Magdalena. Gut. Ja? Danke dir, Thomas. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, doch. Tolle Sinn. Dankeschön. So, und wir haben hier die Aki, 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Der ist richtig. Der Aki. Hallo Aki, und was geht's denn bei dir? Tja, also ich hatte einen Freund, also inzwischen Ex-Freund, und der hat am 16.12.2012 versucht, sich umzubringen. Und zwar, indem er sich angezündet hat. Und er hat versucht, dich umzubringen? Nein, sich umzubringen? Nicht mich, ja. Sich umzubringen, indem er sich angezündet hat? Genau. Wo hat er das gemacht? Das war bei ihm zu Hause im Hof, da wo er auch wohnt. Warst du dabei? Na, Gott sei Dank nicht. Beziehungsweise, das heißt Gott sei Dank, vielleicht hätte ich es verhindern können, aber... Er hat sich dann angezündet? Genau, er hat sich angezündet. Wie weit ist er, wie schwer ist er verletzt? 45% seiner gesamten Haut sind verbrannt. Also praktisch vom Kinn abwärts bis zum Bauchnabel, der gesamte Oberkörper. Wie hat er sich denn in Flammen gesetzt? Das war so, wie ich das jetzt mitgekriegt habe, vom Tischkamin zum Bioethanol. Da hat er seinen Sakko mitgetränkt, dann hat er das angezogen und dann halt mit dem Feuerzeug angezündet. 45% der Haut, das ist ja ganz, genau. Ganz schlimm. Normalerweise reichen 15%. Ja, das muss ja unfassbar schlimm für ihn gewesen sein. Wie geht es ihm denn heute? Also er lag bis Anfang April jetzt im Koma. Dann eine ganze Zeit auf Intensiv, natürlich. Und ist jetzt in Reha. Ihm geht es einigermaßen wieder gut. Und ja, im Prinzip ist es jetzt halt so, ich war von Dienstag bis einschließlich heute bei ihm vor einer Stunde. Aber du sagst, es ist mittlerweile dein Ex-Freund. Genau. Du hast dich von ihm getrennt. Warum? Nein, er hatte sich von mir getrennt. Ach so. Das ist aber schon ein bisschen her. Also wir waren 3 Jahre zusammen. Ach so. Dann haben ein Jahr noch. Ich verstehe, also zu dem Zeitpunkt, als er sich verbrannt, in Flammen gesetzt hat, wart ihr schon getrennt? Da waren wir schon getrennt, ja. Warum hat er das getan? Das ist eine sehr gute Frage. Die können wir uns alle bis heute nicht beantworten. Und beantwortet er die Frage auch nicht? Ja, doch, aber bei ihm kommen halt diese Standardaussagen von wegen, es wäre halt Aussichtslosigkeit gewesen und von wegen, dass er nicht weiter wusste und dass er zu sehr unter Druck gesetzt worden ist von Banken und das hat eben halt dieses... Das ist ja klischee-mäßige, standardmäßige, was man da auch erwartet. Nun ist das ja eine äußerst brutale Form, sich selbst gegenüber, sich auf diese Weise töten zu wollen. Mhm. Weil währenddessen das ja verbunden sein muss mit ungeheuren Schmerzen. Und wenn man gerettet wird, so wie jetzt im Fall deines Ex-Freundes, ist es eben auch verbunden mit wahrscheinlich für uns alle unfassbaren Schmerzen, wenn man so schwer verbrannt ist. Das ist wohl richtig, ja. Hast du denn das Gefühl, dass er psychisch, seelisch sich jetzt wieder gefangen hat und dass er stabiler ist? Also bei mir ist jetzt, er macht einen stabilen Eindruck, aber ich habe halt so ein bisschen die Vermutung, dass dadurch, dass das halt eine der brutalsten und schmerzvollsten Methoden ist, sich umzubringen, dass er dadurch halt eine deutlich gesenkte Hemmschwelle hat, für andere Weisen, wie zum Beispiel durch Messer oder Tabletten oder was weiß ich. Achso, du glaubst, er ist nach wie vor gefährdet? Das glaube ich durchaus, ja. Glaubst du, dass seine behandelnden Ärzte das auch wissen? Er ist nicht dumm. Er weiß, was er sagen muss. Damit er das kriegt, was er will, beziehungsweise damit er aus diesen ganzen Sachen wieder rauskommt. Du machst dir verständlicherweise Sorgen, auch wenn es dein Ex-Freund ist. Ja. Ja. Aki, das müssen wir gleich noch weiter vertiefen. Die Sendung ist gleich rum, aber wir müssen dringend mit dir noch mal sprechen gleich. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns zurück. Okay, ich danke dir, Bogen, gerne. Sehr gerne, bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche und für heute in der Technik, heute Benjamin Vlies. Ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Gute Nacht, bis dahin, ciao.